Hallo, meine lieben Freunde, Peter und ich sind schon wieder da oder immer noch da. Wie sollen wir sagen, Peter? Schon wieder und immer noch. Schon wieder und immer noch. Für uns immer noch, für die lieben Zuseher, schon wieder. Schon wieder, die zwei. Mal sehen, wie lange wir beide noch hier sein können. Wenn er Brasilien wieder verlässt, dann ist es vorbei. Dann muss ich alleine wieder auf Deutsch aufnehmen. Das geht schon auch alleine. Denkst du? Geht doch zu zweit. Ja, geht auch zu zweit. Zum Glück verlässt mich der Vater nie. Der Vater? Wie kommst du auf den Vater? Ich komme deswegen auf den Vater, weil ich jetzt etwas über den Vater reden möchte. Ich fand den Gedanken sofort inspirierend und schön. Ich auch. Wir werden ein bisschen reden über Gott als Vater zu erleben. Und zwar, viele Christen, das ist meine Erfahrung in vielen Jahren Christenlebens, viele Christen, die haben mit Jesus kein Problem. Die tun sich aber mit dem Vater unwahrscheinlich schwer. Tun sich sehr schwer mit dem Vater. Da gibt es Christen, die sind verliebt in Jesus, haben aber nicht wirklich eine Beziehung zu Gott als Vater. Und der Heilige Geist, da könnten wir auch noch reden, weil viele Christen tun sich ja auch schwer mit dem Heiligen Geist. Aber bleiben wir mal beim Vater. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass jeder Christ eine gute Vaterbeziehung zu Gott hat. Stimmst du dem überein, Peter? Wenn es mehr als 100% gäbe, würde ich das nehmen. Ja, voll und ganz. Er stimmt 200% damit überein. Ja. Okay. Warum denkst du, dass das so wichtig ist? Na, ein Vater gibt einem ja Identität. Ein Vater. Mehr als die Mutter? Weiß ich gerade nicht. Es fiel mir gerade ein. Die Mutter. Da hören sicher viele Mütter zu. Aufpassen, was du sagst. Ja, ich habe die Mutter ja nicht ausgeschlossen. Du brauchst aber auch hier nicht politisch korrekt zu sein. Nein? Nein, du darfst sagen, was du willst. Wenn du etwas Falsches sagst, nehme ich die Schuld auf mich. Dann sage ich, es ist mein Kanal. Oh, ich habe dich in diese Richtung geleitet. Ich nehme die Schuld ganz auf mich. Das ist gut. Ja, also der Vater, der. Also ich verbinde damit eine ganze Menge. Ich weiß nicht, zu was wir allem gleich kommen. Ich sage dir eine Statistik, die ich vor vielen Jahren gelesen habe. Die Statistik, die war relativ schockierend für mich. Ist lange her, aber ich denke nicht, dass sich da viel geändert hat. In dieser Statistik haben sie eine ganze Anzahl von erwachsenen Menschen untersucht. Und dann haben sie wollen Folgendes herausfinden. Welchen Einfluss hat die Vaterbeziehung auf das Leben eines Erwachsenen? Das heißt, wenn das Kind aufgewachsen ist mit guter Vaterbeziehung, mit schlechter Vaterbeziehung oder ohne Vaterbeziehung, welchen Einfluss hat das dann noch gehabt auf diese Person, nachdem sie erwachsen war? Okay. Und dann kamen sie zu der Entscheidung, diese Soziologen, die kamen zu dem Schluss, dass es in etwa 7-mal schlechter ist, nur von einer ledigen Mutter großgezogen zu werden, als nur von einem ledigen Vater großgezogen zu werden. Die Zahl 7 in etwa, das ist nicht ganz genau, aber ungefähr. Sie haben zum Beispiel so gesagt, die Kinder, die von Vater alleine großgezogen werden, die sind 7-mal erfolgreicher als die Kinder, die nur von der Mutter großgezogen wurden. Da gibt es eine ganze Statistik über, wie viel mehr sie im Gefängnis landen, wie viel mehr die kaputte Ehen in Zukunft haben. Natürlich, das Ideale ist immer, wenn das Kind mit einem guten Vater, einer guten Mutter aufwächst. Völlig klar. Das ist auch sehr klar herausgekommen in dieser Studie. Aber es ging nur darum, wie wichtig die Vaterrolle im Leben eines Kindes ist. Und da kamen sie eben zu dem Punkt, eine Schlussfolgerung, dass die Vaterrolle eine ganz, ganz wichtige Rolle im Leben der Kinder spielt. Und wenn ich davon ausgehe, dass wir unsere Vaterbeziehung in unserer Kindheit auf Gott projizieren, dann frage ich mich, ob nicht eine klare Strategie des Teufels dahinter steht, indem er das Vaterbild kaputt gemacht hat. Ich habe zum Beispiel nie in meinem Leben Simpsons gesehen. Sagt ihr das was? Die Simpsons? Ja. Habe ich auch nie gesehen. Ich habe nie gesehen. Ich habe in meinem Leben noch nie die angeschaut. Aber mir wurde gesagt von einer ganzen Anzahl von Freunden, und ich habe das nachgeprüft, nicht indem ich es mir angeschaut habe, aber indem ich nachgefragt habe, von Leuten, die dich angesehen haben. Eines der Dinge, und Simpson ist ja sehr beliebt gewesen, also in Amerika ganz, ganz beliebt. Eines der Dinge, die bei Simpson ganz stark war, die haben den Vater als Trottel dargestellt, als so Dümmerchen, weißt du, als so, ja. So quasi, ja, ja, weißt du, so abgewerteten Vater. Und darf ich persönlich frage mich, weil Hollywood ist ja sicher nicht vom Heiligen Geist inspiriert, ich frage mich schon, was dahinter steht, wenn die Vaterrolle zerstört wird. Denken wir daran, was hat Krieg gemacht? Was haben die Kriege gemacht? In den Kriegen wurden die Väter abgezogen, die wurden an die Front geschickt, die sind weg gewesen von der Familie. Da wuchsen ganze Generationen vaterlos auf. Was ist heute mit der modernen Welt? Die Väter arbeiten wie die Verrückten, um sich an die Karriere hochzuarbeiten und viel Geld zu verdienen. Und sind zwar vielleicht anwesend, aber nicht wirklich anwesend, weil sie am Abend kaputt nach Hause kommen und wollen nur mehr in Ruhe gelassen werden. Und ich frage mich, ob nicht der Feind spezifisch bewusst, er ist ja, die Bibel nennt ihn ja der Fürst dieser Welt, der natürlich nicht herrschen kann, außer er hat Menschen, durch die er herrschen kann. Und meine Frage ist, ob er nicht strategisch daran arbeitet, das Vaterbild zu zerstören? Die Frage ist sehr berechtigt, glaube ich schon. Ich meine, du beobachtest das ja schon länger. Da scheint etwas verdreht worden zu sein, ja. Sehr. Weil wenn man mit gläubigen Menschen, die Jesus kennen, redet, hat man schon den Eindruck, wenn man dann aber auch zum Vater kommt, dann ist es wie so eine Vollbremsung, wenn man über den Vater redet, weil dann der leibliche Vater ins Spiel kommt. Mhm. Ich habe immer wieder zum Beispiel erlebt, und bei mir war es ja auch so, also ich rede ja auch von meinem eigenen Leben. In meinem eigenen Leben war es so, mit Jesus hatte ich eine herzlichste Beziehung seit in etwa meinem 7. Lebensjahr. Er war mein Liebhaber, er hat mir meine Sünden vergeben. Obwohl, ich denke mal an diesen Gedanken, eigentlich hat ja nicht Jesus mir meine Sünden vergeben, sondern Jesus hat dafür bezahlt, dass der Vater mir die Sünden vergeben hat. Ja, stimmt. Hast du recht. Jesus hat mir den Weg zum Vater geebnet. Aber dennoch reden wir immer davon, Jesus hat mir vergeben. Aber die Bibel sagt, der Gott, der Vater hat mir vergeben in Jesus Christus. Das heißt, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit zwischen ihm und mir alles okay ist. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit zwischen mir und dem Vater alles okay ist. Und das wird eigentlich auch in der Christenwelt, eigentlich wird das nicht wirklich sehr stark gepredigt, oder bin ich da auf dem falschen Weg? Ja, Jesus hat mir vergeben, ja, das ist geläufig. Kenn ich aus, ja. Aber Jesus ist doch der Fürsprecher vor dem Vater. Ja, er ist auch die Tür zum Vater. Immer. Er ist auch der Weg zum Vater, stimmt. Immer. Stimmt, so hat Jesus sich immer dargestellt. Und wenn wir sündigen, oder sollten wir sündigen, falls wir sündigen, heißt es eigentlich im Urtext, im 1. Johannes 1, so haben wir den Fürsprecher, vor dem Vater. Advokat, einen Anwalt vor dem Vater. Mhm. Das heißt, Jesus vertritt mich vor dem Vater, damit der Vater mir vergibt. Aber wird nicht überall eigentlich Jesus als der liebevolle, gute, vergebende dargestellt, aber der Vater ist irgendwie in den Hintergrund geraten? Ja. Bringen wir ein bisschen in den Vordergrund, was meinst du? Ja. Wir werden jetzt uns etwas Zeit nehmen, die Wichtigkeit darzustellen, dass du einen Vater hast, der dich bedingungslos liebt, dass du diese Beziehung mit dem Vater haben kannst und sollst und brauchst und dass du die Hindernisse einfach überwinden musst, damit du auch wirklich mit diesem Vater in einer Beziehung leben kannst. Da können wir jetzt Bibelstellen hernehmen, von Anfang bis Ende. Also da könnten wir sogar vom Alten Testament hergeben. Ich liebe eine Bibelstelle, ich müsste jetzt herausfinden, wo sie steht. Aber ich glaube mich erinnern zu können, sie steht in 5. Mose 1, wo Gott sagt, wie ein Vater dich getragen hat, so habe ich dich getragen. Mhm. Interessant, dass Gott sagt zu seinem Volk, er hat sie getragen, wie ein Vater sie getragen hat und nicht wie eine Mutter. Ich frage dich mal, Peter, ganz so einfach unter uns. Was ist für dich, und das ist jetzt keine theologische Trickfrage, ist einfach nur für dich. Ich will einfach nur wissen, was du hier denkst. Was ist für dich der Unterschied, wie der Vater trägt oder wie die Mutter ein Kind trägt? Du bist ihr Vater und du bist ja auch verheiratet mit einer Mutter. Wenn ein Vater mich trägt, bin ich sicher. Ja. Wenn eine Mutter mich trägt, bin ich umsorgt. Das poppt sofort auf. Wow. Vater sicher, Mutter umsorgt. Wow. Wow. Ja. Beschreib ein bisschen das Bild. Also ich sehe ein Bild. Ich weiß nicht, ob du das auch nachvollziehen kannst. Ich sehe ein Bild vor mir. Wenn ich denke, wie der Vater mich tragt, da bin ich sicher. Meine Mutter hat mich in den Armen getragen. Mein Vater hat mich auf seine Schulter gesetzt. Ja, das Bild hätte ich jetzt geschrieben. Also um mich zu tragen. Ja. Der Vater kann es machen, wenn ich klein bin. Ja. Er macht es aber auch, wenn ich schon groß bin. Ja. Die Mama macht es am Anfang viel, aber beim Vater ist es irgendwie dauerhaft. Das ist ein interessanter Gedanke. Und weißt du, ich kann mich erinnern, als ich Junge war, wenn Vater mich auf die Schulter gehoben hat, ob da unten ein Hund war oder nicht, war eigentlich mir piepegal. Ja, klar. Ob da unten Jungs waren, die mich prügeln wollten, war mir auch piepegal. Da oben saß ich hoch oben, wie auf einem Turm. Da hatte ich diese Sicherheit. Ich liebe diesen Gedanken, den du gesagt hast. Beim Vater Sicherheit, bei der Mutter Geborgenheit. Natürlich brauchen wir beides. Ja. Aber ich frage mich, wenn du das so sagst, ich frage mich, Peter, ob viele Christen vielleicht einen Mangel an Sicherheit haben, weil sie Gott nie als Vater erleben, als tragenden Vater. Ich würde da voll mitgehen. Ich meine, wenn sie aber mit ihrem eigenen ist, würdest du die Erfahrung mit dem leiblichen Vater damit reinnehmen? Fällt es mir einfacher, wenn mein Vater mir Sicherheit gegeben hat im Sichtbaren? Jein. Und zwar, ich sage deswegen jein, weil vom Natürlichen aus fällt es mir leichter, wenn ich einen guten, liebevollen Vater hatte, der mich umsorgt hat. Fällt es mir vom Natürlichen aus natürlich leichter. Aber ich denke, darüber müssen wir reden. Wahrscheinlich sogar eine ganze Episode. Nur laufen wir große Gefahr, wenn wir es davon abhängig machen. So weit ich will das sagen, warum. Weil dann haben wir nur die wirklich eine Chance, die Vaterliebe Gottes kennenzulernen, die einen tollen leiblichen Vater gehabt haben. Da ist der Haken. Da stimme ich drum. Ich sage jein. Auf der einen Seite ist es leichter, auf der anderen Seite kann es sogar hinderlich sein. Weißt du warum? Weil auch der beste irdische Vater ist nicht zu vergleichen mit Gott. Ist einfach, kommt einfach nicht in die Nähe von Gott. Ja, das stimmt. Wie war deine Vaterbeziehung? Darf ich dich das natürlich darf ich alles hier in mein Studio. Und du darfst alles fragen. Mein YouTube-Kanal, mein Studio, meine Kameras, mein Videomaker. Ich dürfte natürlich alles. Nur du musst auch nicht Antwort geben. Musst du wirklich nicht. Also du kannst frei sein, jetzt Peter mal auch die Antwort zu sagen. Ich will nicht antworten. Wie war deine Vaterbeziehung? Deine irische Vaterbeziehung? Ja. Sie ist so richtig aufgeblüht, erst als ich selbst Vater wurde. Wow, wie alt warst du, als du Vater wurde? Als ich Vater wurde, das war 2005, da war ich 24. Wow, mit Timo? Mit Timo, genau. Wie ging es dir? Also ich muss sagen, diese Serie gefällt mir. Ich werde es einfach von der Leber frei runterreden über Vater, Vater sein, Vater geworden sein, Vaterbeziehung zu Gott, und wir werden tolle Gespräche hier führen, die uns alle sehr helfen werden. Wie war für dich das Gefühl, als du plötzlich merktest, jetzt bin ich Vater? Also da, ich habe damit Probleme, das zu beschreiben, weil es intensiv war, intensiv schön war. Als Team auf die Welt kam, hatte ich auf einmal die Beziehung zu einer Person, die mir schon im Mutterleib Rückmeldung gegeben hat. Weil irgendein schlauer Mensch hat mir den Tipp gegeben, sprich mit dem Kind. Es ist noch nicht da, aber sprich mit dem Kind schon. Es war überwältigend, nicht negativ überwältigend, überfordernd, sondern absolut ehrfürchtig, dachte ich, jetzt ändert sich mein ganzes Leben. Es dreht sich nicht alles um mein Kind, aber du darfst jetzt für ein Kind sorgen. Du darfst ein Kind lieben. Du darfst jetzt im Prinzip gelernte Dinge weitergeben und. Ich war 26, als mein erster Sohn geboren wurde, nicht weit entfernt von meinem 27. Geburtstag, und Debbie war fast 31. Und für mich, muss ich sagen, war abgesehen von meiner Bekehrung, war das emotional intensivste Erlebnis, was ich hatte in meinem Leben bis zu diesem Augenblick, Vater zu sein. Ich muss sagen, ich war, und wir wollten auch nicht wissen damals, ob es Junge oder Mädchen wird. Also wir wollten uns das nicht sagen lassen, wollten wir bewusst nicht. Und als ich plötzlich da stand und da war ein Junge und ich war so, also ich war wie ein Traum. Ich kann mich erinnern, als ich das Krankenhaus verließ, ich ging zu einem meiner besten Freunde hin und ich bin bei der Tür rein, es war morgens, und ich habe gesagt, was ist los mit dir? Ich habe gesagt, ich muss mich nochmal hinsetzen. Eine Tasse Tee trinken. Ich war wie in Trance. Ich bin Vater. Das Gefühl der Verantwortung, das Gefühl der Freude, das Gefühl der Überforderung, das Gefühl der, werde ich es gut machen, werde ich es nicht gut machen. Niemand hat mir Anleitung gegeben. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Also die Emotionen, die ich erlebte, als ich Vater wurde, die waren so intensiv. Ich kann mich erinnern, das war unwahrscheinlich stark. Ging es dir auch so? Es war sehr, sehr, sehr intensiv und stark und hatte Auswirkungen auf meinen Alltag. Sehr starke Auswirkungen. Wow, 17 Minuten reden wir schon hier. Wir müssen beim nächsten Mal weitermachen. Wir werden direkt anknüpfen, wo wir hier aufgehört haben. Ja. Danke, dass ihr hier seid. Freut mich sehr, dass ihr uns zuseht. Wird eine tolle Serie werden, über Gott als Vater zu erleben. Dankeschön, wir sehen uns bald beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.